mach's nicht anders, da brauchst du mir nichts beizubringen. Und auch wenn's alles scheiße find, ich bleib dabei und mach mein Ding. Ich weiß, ich kann das, nein, ich mach's nicht anders, da brauchst du mir nichts beizubringen. Und auch wenn's alles scheiße find, ich bleib am Mic und mach mein Ding. Ich mach mein Ding so wie ich will und das seit Jahren schon. Und wenn der Shit mich flasht, ist das für mich der beste Lohn. Denn auch wenn ich kein Cash bekomme, ist klar, dass sich der Scheiße lohnt. Ich will immer mehr davon, wie Kids früher von Pokémon. Rap ist die Liebe, ohne Knutschen und Fummeln sitz ich im Dunkeln, ist Rap das Licht am Ende des Tunnels. Die Sehne ist wie ein Dschungel, voller Affen und Schlangen. Nur wer sich durchsetzen kann, hat im Hip-Hop Bestand. Es ist wie am Gemüsestand, die Hälfte ist verdorben. Ihr seid die Rapper von gestern, jetzt kommen die Rapper von morgen. Macht euch berechtigte Sorgen, rennt auf Samten, das gleich morgen euch einen Job zu besorgen. Es wurde Freshness geordert, die Floristen sind da, um euch in Rage zu bringen. Bau die Rock, das Mic so hart, dass Garagentore springen. Ich hab nichts weiter im Sinn, als meine Scheiße zu bringen. Denn ich mach mein eigenes Ding. Ja, ich weiß, ich kann das, nein, ich mach's nicht anders, da brauchst du mir nichts beizubringen. Und auch wenn's alles scheiße find, ich bleib dabei und mach mein Ding. Ich weiß, ich kann das, nein, ich mach's nicht anders, da brauchst du mir nichts beizubringen. Und auch wenn's alles scheiße find, ich bleib am Mic und mach mein Ding. Ich hab mir nie was sagen lassen, immer selbst entschieden. Auch wenn das hieß, ab und zu mal auf die Fresse fliegen. So lernt man was fürs Leben und sich wieder aufzuraffen. Deshalb macht euer Ding und lasst euch da nichts sagen. Ich bin nicht euer Lehrer, ich mach nur mein Ding. Fette Tracks mit meinen Jungs, die einfach tight klingen. Doch wenn schon mal Message drin ist, lasst sie in euch eindringen. Wie ein Schwanz sind die Muschi fett mit Gleitcreme. Und ich bin weiter dran, den Scheiß zu Perfektion zu treiben. Denn wenige MCs sind talentiert, so doof zu schreiben. Das ist mein Ding, ich mag es, Wack MCs verbal zu boxen. Zu viele Wack MCs, die Szene bringt mich echt zum Kotzen. Ich bereite Hörern mit Musik sehr schöne Zeiten. Das ist mein Ding, ich setz durch meine Zeilen ein paar Zeichen. Und wenn du Scheiße findest, wie das Ganze klingt, feier ich mich eben selbst und mach mein Ding. Ja, ich weiß, ich kann das, nein, ich mach's nicht anders, da brauchst du mir nichts beizubringen. Und auch wenn's alles scheiße find, ich bleib dabei und mach mein Ding. Ich weiß, ich kann das, nein, ich mach's nicht anders, da brauchst du mir nichts beizubringen. Und auch wenn's alles scheiße find, ich bleib am Mic und mach mein Ding. Yo, mach du doch deins, ich mach mein Ding. Immer wenn ich breit bin, dreh ich am Zeiger wie ne Breitling, du Feigling. Deine Perle steht auf mein Ding, sie steht auf kleine Spielchen. Sack hüpfen, Seil springen, das hier ist wie Styling. Einfach nur zum Haare raufen, das geht an alle Leute, die sich diese Platte saugen. Bleibt bei euren Roots und lasst euch nicht unterkriegen. Traurig, aber wahr, schaut wie Menschen sich verbiegen. Wack MCs mit schlechtem Deutsch machen dicken Zaster. Ich, weil ich dran Spaß hab, an alle Aslaks. Shut the fuck up! Weil euch die Liebe zu dem Rap-Scheiß fehlt, mach ich weiterhin mein Ding, weil es einfach tight klingt. Ich spitte diesen Part, das ist mein Ding. Yo, ich ficke diesen Start, das ist mein Ding. Und jetzt pack ich diese Flows aus, das ist mein Ding. Und jetzt mach mir mal die Hose auf, das ist mein Ding. Ja, ich weiß, ich kann das, nein, ich mach's nicht anders, da brauchst du mir nichts beizubringen. Und auch wenn's alles scheiße find, ich bleib dabei und mach mein Ding. Ich weiß, ich kann das, nein, ich mach's nicht anders, da brauchst du mir nichts beizubringen. Und auch wenn's alles scheiße find, ich bleib am Mic und mach mein Ding.